8. Als Ungarn am 11. September 1989 seine Grenze zu Österreich öffnete, flohen innerhalb von 3 Tagen Tausende von Menschen aus der DDR über Ungarn in die BRD. Auch in den deutschen Botschaften in Warschau und Prag warteten im September zahlreiche DDR-Bürger auf ihre Ausreise in die Bundesrepublik. Allein in der Prager Botschaft waren es rund 3.500 Menschen. Nach Verhandlungen mit der UdSSR und der DDR verkündete der westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 30. September in Prag die Ausreiseerlaubnis für die Massen von Flüchtlingen, die sich dort aufhielten. Die von der DDR ausgewiesenen reisten in Sonderzügen über DDR-Territorium in die Bundesrepublik.